Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Dorfentwicklung BEHL, Knights of the Islands und 29. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Bürger aus Brokelow und den Gemeinden Esdorf, Husum und Lese sind eingeladen, an der dritten Konferenz zur Entwicklung der Dorfregion Beel teilzunehmen. Diese findet am Mittwoch, dem 25. Mai um 19 Uhr in der Bröskring-Scheune in Esdorf statt. Schwerpunktmäßig wird an diesem Termin über die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie Siedlungsentwicklung und Bauen beraten. Maike Ehlerding und Tobias Hodemann aus Loccum werden am Sonntag an der Rallye Knights of the Islands teilnehmen. 10 Tage fahren sie ohne Navigationsgerät mit dem Auto durch Großbritannien, um gegen anderen Teams anzutreten. Was sie genau erwartet, wissen die beiden noch nicht. Tobias Hodemann verglich die Rallye mit einer Schnitzeljagd. Jedes Team bekommt die gleichen Aufgaben und am Ende der Rallye wird dann halt geguckt, wer die Aufgaben am besten gemeistert hat. Also ich denke aber, der Spaß steht im Vordergrund und die Aufgaben sind halt so Aufgaben, die man halt so nebenbei erledigt, die man halt in Großbritannien, also so Orte bestimmt, die man anfährt. Am Mittwochabend wurden die Feuerwehren aus Stolznau und Schinner zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Steierberger Allee gerufen. Dort hatte ein Anwohner unsachgemäß eine Feuerstelle errichtet, die mit Hilfe eines Tanklöschfahrzeuges abgelöscht werden konnte, um die Gefahr einer weiteren Ausbreitung zu verhindern. Die Polizei Stolznau hat die Ermittlungen aufgenommen. Und wir kommen noch zum Sport. Am kommenden Wochenende findet der vorletzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga statt. Den Anfang machen bereits am Samstag um 16 Uhr Uchte gegen Heiligenfelde und um 17 Uhr Rheden gegen Neuenkirchen. Weiter geht es am Sonntag, wo im Tabellenkeller 3 Mannschaften um die Rettung kämpfen. Marklohe und Sulingen reisen um 15 Uhr jeweils nach Hoya und Drakenburg, während um 16 Uhr Zwistringen den Landesberger SV empfängt. Die restlichen Partien: Bassum gegen Stur, Diepholz gegen Mörsen-Scharendorf und Südweihe gegen Meister und nächstes Jahr Landesligist Steimke. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.